Kundgabe 4544. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.01.1949. Folget mir nach. Folget mir nach, und ihr werdet das Ziel schon auf Erden erreichen, das euch gesetzt ist seit Anbeginn. Ihr müsset euch eines Liebelebens befleißigen, das euch dem ganz nahe führt, der die ewige Liebe selbst ist. Und so ihr euch nun meinen Erdenwandel vor Augen haltet und ihr mich um des Erlösungswerkes willen, um Verstärkung eures Willens bittet, wird es euch auch ein leichtes sein, in der Liebe zu leben. Denn ich helfe euch und führe euch ständig Gelegenheiten zu, wo ihr euren Liebewillen tätig werden lassen könnet, so es euch dazu drängt. Mein Leben auf Erden war nur ein Ausüben uneigennütziger Nächstenliebe. Und die Folge war der Zusammenschluss des Vaters, der ewigen Liebe mit mir, so dass ich über seine Kraft und Macht, über Licht und Weisheit verfügen konnte, gleich meinem Eigentum. Ich war erfüllt von seinem Geist, von seiner Kraft und seinem Licht. Und also war mir alles möglich, weil Gott selbst in mir wirkte. Ich habe als Mensch den Beweis geliefert, dass es nichts Unmögliches ist, voll des göttlichen Geistes zu sein, dass also ein jeder Mensch fähig ist, der Wunder und Zeichen, die ich gewirkt habe, dass der Mensch selbst sich dazu formen kann, dass er als Ebenbild Gottes sich alle Kräfte dienstbar machen kann und also auch alles vollbringen, was er will. Folget mir nach. Euch steht die ganze Kraft Gottes zu Gebote. Er legt euch keine Beschränkung auf. Er gibt ungemessen, und ihr dürfet euch alles dessen bedienen, was er austeilen will, weil er euch liebt. Folget mir nach. Lebet ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe, und ihr werdet vollkommen werden und euch ständig der Liebe und Gnade Gottes erfreuen können. Ich spreche als Mensch zu euch, wie ich als Mensch auf Erden wandelte. Der göttliche Kraft sich gleichfalls erringen musste durch ein Leben in Liebe, die zum Zusammenschluss mit der ewigen Gottheit auch nur gelangen konnte durch die Liebe. Ich zeige euch den Weg, den ihr nur zu beschreiten brauchet, um auch dann die Wahrheit meines Wortes zu erkennen. Lasset euch von mir auf diesen Weg drängen. Leistet mir keinen Widerstand. Versuchet euch im Liebeswirken, und eure Kraft wird sich steigern. Euer Liebewillen angeregt werden, denn die Liebe selbst ist Kraft, und so ihr sie ausübet, strömt auch das, was ihr gebet, wieder als Kraft zu euch zurück. Versuchet es, lasset euch meine Worte zu Herzen gehen. Lasset euch rufen von mir und folget mir nach. Ich bin der Rufer in der Wüste eures Lebens. Alles droht zu verdorren um euch, so ihr nicht mit dem göttlichen Liebestrom das trockene Gebiet bewässert, so ihr nicht durch die Liebe alle guten Triebe zur Entfaltung bringet und die Kraft in euch vermehret. Lasset meinen Ruf nicht ungehört verhallen. Achtet seiner und bedenket, dass ich nichts Unmögliches von euch fordere. Denn ich selbst gab euch als Mensch ein Beispiel dafür, was die Liebe und der Wille eines Menschen zu leisten imstande ist. Folget mir nach, und ihr werdet selig sein und bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.